Ich komm vom gut erzogen aus der Mittelschicht, über falsche Freunde zu Drugschulz abschmeiß, hab ich hin, bin mit anderen Dingen beschäftigt, bis in die Nacht aktiv, mach Schnapp mit meinen Jungs draußen auf der Street, wahre Luft, ich verpack Kassieren im großen Stil, hab die Scheine grün, gelb wie Flagge von Jamaika, im Hinterzimmer von einem Kiosk, Geschäfte mit paar Arabs am Block, die nächsten Tage gleiche dann wieder, aber schnelles Money, fick, kauf in jedes Wochenende auf Party, werf die Kohle raus für Bitches, Textil von überteuerten Marken und am Ende hab ich dann nix, wach als Brüder von mir in Habs gehen wegen alle möglichen Scheiß, kapsel mich ab von all dem und schaff es noch bevor der Zug kommt vom Gleis. Werd wach als Brüder von mir in Habs gehen wegen alle möglichen Scheiß, kapsel mich ab von all dem und schaff es noch bevor der Zug kommt vom Gleis.